Hallo und herzlich willkommen bei Expertenrunde Erfolgreich im Beruf. Ich habe in dem letzten Podcast über Lernen, Lerntechniken gesprochen. Heute möchte ich das Thema Gedächtnis ansprechen. Was ist Lernen ohne über unser Gedächtnis, also unser Gehirn, Bescheid zu wissen? Hilft uns Wissen über unser Gehirn, bessere Lerntechniken, Lernmethoden zu entwickeln und so zu einem besseren Lernergebnis zu kommen? Ist der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, wahr? Ich denke, es ist wichtig, über die Funktionsweise unseres Gehirns etwas zu wissen. Darum gebe ich Ihnen in diesem und in den nächsten Podcast wie immer kurz und knapp Informationen zu diesem wichtigen Themenkomplex, der auch die Bedeutung von Stress für den Lerninhalt beinhaltet. Warum haben die meisten Erwachsenen bei dem Thema Lernen einen so schlechten Ruf? Vielleicht, weil wir als Schüler uninteressanten, drögen Lernstoff durcharbeiten müssten? Weil wir für Klassenarbeit pauken mussten? Haben wir als Erwachsene dadurch die Lust am Lernen verloren? Nun, ich bin mir sicher, wenn ich das Thema Schule anspreche, dann werden sich viele an ihre Schulzeit erinnern und diese nicht immer in einer guten Erinnerung haben. Aber was ist Lernen eigentlich? Ist es das Pauken von Vokabeln, Formeln, Texten, Gedichten und so weiter? Nein, nicht nur. Lernen ist auch ein andauernder, stattfindender Vorgang während des ganzen Lebens. Aber wenn dem so ist, dann müssten wir eigentlich Überquellen an Informationen. Nun, dass dem nicht so ist, liegt an unserem Gehirn, das Wichtige von unwichtigen Dingen filtert. Unser Gedächtnis gliedert sich in das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Im Ultra-Kurzzeitgedächtnis werden die aufgenommenen Informationen für maximal 0,20 Sekunden im Gehirn aufgenommen, gespeichert. Ist die aufgenommene Information wert, abgespeichert zu werden, dann wandert diese Information in das Kurzzeitgedächtnis. Ist die Information für uns nicht wichtig, dann wird sie gelöscht und unser Gehirn erhält keine unnötigen Informationen. Informationen, die wir im alltäglichen Leben im Ultra-Kurzzeitgedächtnis aufbewahren, ist zum Beispiel der Zeitpunkt, an dem man beim Autofahren schalten muss. Die Information ist es nicht wert, in das Kurzzeitgedächtnis aufgenommen zu werden. Je mehr man eine Aufgabe routinemäßig durchführt, desto weniger werden wir diese Information bewusst konfrontiert. Die erste Fahrstunde ist immer viel anstrengender als das Autofahren nach vielen Jahren Fahrpraxis. Das heißt, wenn Informationen unwichtig sind, keine Bedeutung haben und in einer Routine ablaufen, werden sie gelöscht. Andererseits, wenn Informationen, die wichtig sind, worin wir keine Routine haben, im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert. Das bedeutet für unser Lernen, wir müssen also uns länger als die 20 Sekunden oder 0,20 Sekunden mit einem Thema beschäftigen. In das Kurzzeitgedächtnis gelangt eine Information, die in das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, wie das Ultra-Kurzzeitgedächtnis passiert hat. Hier bleibt die Information 20 Minuten gespeichert. Sollte die beim Ultrakurzzeitgedächtnis die Information als nicht wertvoll angesehen, dann wird diese Information gelöscht. Erst wenn die Information das Ultrakurzzeit- und das Kurzzeitgedächtnis passiert haben, gelangen sie in das Langzeitgedächtnis. Im Langzeitgedächtnis befinden sich Informationen, die bewusst abgerufen werden, beziehungsweise auch unterbewusst abgerufen werden können. Wichtig ist auch, dass möglichst viele Verknüpfungen mit dieser Information verbunden sind. Sollten also nicht nur stupide Vokabeln gelernt werden, sondern es sollten Verknüpfungen hergestellt werden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Vokabeln in Sätzen einzuarbeiten. Ach ja, und warum fällt es manchmal so schwer, etwas zu lernen, zu behalten, wäre es ein anderes Mal so ganz leicht fällt und man es so aus dem linken Ärmel schütteln kann? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen geht es darum, wie hoch die Emotionen mit diesem Lernstoff verbunden sind, also positive Emotionen verbunden sind. Und auch das Alter des Lernenden. Denn mit zunehmendem Alter hat man gelernt und kann das neue Thema wohl unbewusst verknüpfen. Man hat einfach sehr viel Erfahrung im Lernen, man hat Wissen und kann dadurch natürlich diese Verknüpfung machen. Das Lernen wird einfach anders, kann man auch sagen. Der eingangs erwähnte Satz oder Frage, was Hänsel nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, stimmt also überhaupt nicht. Lernen ist auch immer eine Sache der persönlichen Einstellung bzw. Denkweise. Wenn man sich gegen das Lernen sträubt und der Meinung ist, dass man das sowieso nicht schafft, entwickeln sich automatische Abwehrmechanismen. Sollte der Gedanke an, ach Mensch, ich muss schon wieder was lernen, Stress bedeuten, dann erschwert es das Lernen ungemein. Und das Gefühl, ach naja, ich lerne das sowieso nicht, wird bestätigt. So, das war's für heute. Sie wissen also, warum man Verknüpfungen erstellen sollte, warum man nicht einfach nur stupide lernen sollte und die Wiederholungen, warum das so wichtig ist. Denn nur bei Wiederholungen gelangen die Informationen, die wir aufnehmen wollen, ins Langzeitgedächtnis. Das war's für heute. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit für mich haben. Wenn Sie sich die anderen Podcasts ansehen, finden Sie die Auflistung der Podcasts unter expertenrunde-pinto.de. Ich freue mich, Sie auch wieder das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Ihnen alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Ihre Ruth Pinto.